Zum ersten Jahrestag der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea brachte ihm die Gruppe der Militärattachés in der TVRK einen Blumenkorb und ein Gratulationsschreiben dar. Der Leiter der Gruppe der Militärattachés, Roman Osvaldo Jiménez Ortega, Militärattaché der Botschaft der Republik Kuba, übergab am 27. Juni dem Minister für Volksstreitkräfte Armee General Park Yong-sik den Blumenkorb und das Gratulationsschreiben für Kim Jong-un.